Drittes Kapitel: Der absichtliche Widerspruch in den Evangelien als Zeugnis ihrer einheitlichen Entstehung. Das Wesen des absichtlichen Widerspruches liegt in der bewusst konstruierten Zwiespältigkeit der gefälschten, der erdichteten Geschichte. Schon im ersten Bande meiner Schriften haben die Leser fast auf Schritt und Tritt mit dem absichtlichen Widerspruch als der ureigensten und allermeist angewendeten Konzeptionstaktik der systematischen Geschichtsfälschungsaktion des Spätmittelalters Bekanntschaft gemacht. Und nicht nur im Bereich der profanen Geschichte, auch im Rahmen der evangelischen Geschichte des Neuen Testamentes sind wir bisher ebenfalls immer wieder auf offene oder versteckte Anzeichen dieser beliebten und raffinierten Fälschungsmethode gestoßen. Im ersten Hefte der Fälschung der Geschichte des Urchristentums wurde hingewiesen auf das Vorhandensein von zwei gleichsam senkrecht aufeinander stehenden Widerspruchsebenen. Erstens die vertikale Ebene der absichtlichen Widersprüche in jedem Evangelium für sich, wie sie in den Handschriften als sogenannte Varianten nacheinander zutage treten, und zweitens die horizontale Ebene der absichtlichen Widersprüche, wie solche in den Evangelien, wenn man diese Schriften nebeneinander betrachtet, angetroffen werden. Beispiele aus dieser zweiten Gruppe sind uns nun bereits aus Teil 2 und 3 und gleichfalls im vorliegenden Falle Teil 4 reichlich begegnet. Es sei besonders an die lehrreiche Modifikation der Taktik in der Form der Dreifachvariation erinnert. In diesem und in dem folgenden Kapitel wird Gelegenheit genommen, über Formen, Wesen und Ursprung des absichtlichen Widerspruchs innerhalb der Evangelien und der Aufführung zahlreicher neuer Belege im Zusammenhang ausführlicher zu berichten. Durch die Gesamtmasse des Evangeliums als der Geschichte des Lebens und Wirkens Jesu geht ein scharfer Schnitt, der das Ganze und all seine Einzelbestandteile in zwei sich widersprechende Darstellungshälften zerlegt. Jedes Faktum zerfällt mindestens in zwei Teile, die sich aber nicht eindeutig zusammenfügen lassen, sondern sich abstoßen und ausschließen. Dass die Aufspaltung der Fakten häufig auch eine drei- und vierfache sein kann, liegt in der Tatsache des Vorhandenseins von vier Unterevangelien begründet. Die beiden Teile bedeuten also nicht etwa Hälften des einen Faktums, sondern die Teile stellen jeweils das eine unteilbare Faktum in zwei Formen, in zwei Färbungen, in zwei Erscheinungsweisen dar, die sich gegenseitig aufheben. Und vor allem, der absichtliche Widerspruch ist, wie sein Wesen zum Ausdruck bringt, keine zufällige Folgeerscheinung der Evangeliendichtung. Er tritt vielmehr von vornherein als bewusst geübte Taktik der dramatischen Konzeption in Tätigkeit. Formen und Beispiele des absichtlichen Widerspruches. Wir nehmen zuerst jedes Evangelium als Ganzes und stellen einen Vergleich im Großen an. Was ergibt sich? Fragen wir bei den orthodoxen Forschern an, so sagen sie uns, die vergleichende Betrachtung der Evangelien zeige ein harmonisches Ineinandergreifen, ein Zusammenfließen aller Einzelfakten zu einer gewaltigen, harmonischen Einheit. So verschiedenartig auch der Inhalt der einzelnen Evangelien sei, erklären diese Harmonisten, alles ergänze sich schließlich bei richtiger Schau des Kritikers aufs Vortrefflichste zu einem runden Ganzen. Von Widerspruch könne gar keine Rede sein. Die Evangelien seien als Glieder eines Organismus zu betrachten. So äußert sich zum Beispiel J. Grimm: Je nach dem Standpunkte des einzelnen Evangelisten drängt sich der eine charakteristische Zug, das eine integrierende Glied des reichen Organismus unmittelbar ins Auge, weist jeder Teil von selbst auf die anderen Teile hin, einer hat den anderen zur Bedingung, zur Voraussetzung. So bilden allerdings die vier Evangelien untereinander erwünschte Ergänzungen. Grimm hat, oberflächlich gesehen, nicht ganz Unrecht. Seine Beobachtungen, dass ein Evangelium ein anderes bzw. alle anderen voraussetze und zur Bedingung habe, ist sogar richtig und wird auch von anderen Forschern bestätigt. Aber diese Tatsache des aufeinander Abgestimmtseins der Evangelien stellt gleichzeitig für die These der natürlich entstandenen Evangelienharmonie eine von Grimm nicht beachtete gefährliche kritische Klippe dar. Um diese Klippe zu sehen, muss man sich nur erinnern, dass nach hergebrachter Ansicht die einzelnen Evangelien nacheinander und als unabhängige Arbeiten verschiedener Verfasser entstanden sein sollen. Woher aber dann die auffällige Erscheinung, dass ein Evangelium das andere oder alle anderen voraussetzt? Woher dann das merkwürdige Aufeinander abgestimmt sein? Vom letzten Evangelisten könnte man ja noch gelten lassen, er habe die Schriften seiner drei Vorgänger vor sich gehabt und danach sein Evangelium abgestimmt. Dass nun die drei Synoptiker zufällig eine harmonische Abstimmung erreicht hätten, wird wohl nur ein glaubensstarker Harmonist annehmen können, denn wie soll man die synoptische Harmonie als natürlich entstanden erklären? Nichts leichter als das, erwidern bekanntlich jene Forscher, die uns mit ihren famosen Lösungen dieser synoptischen Frage beglückten. Schade nur, dass keine Lösung etwas taugte, auch die berühmte Zwei-Quellen-Theorie nicht. Und dass man also die von Grimm beobachtete Rücksichtnahme der synoptischen Evangelisten aufeinander nicht als natürliche, das heißt als urchristliche Erscheinung greifbar machen kann. Eine Erklärung muss aber gesucht und gefunden werden, und sie liegt denn auch für den Leser auf der Hand. Die in urchristlicher Situation nicht als natürlich erklärbare Erscheinung, dass sich die vier Evangelienschriften gegenseitig bedingen und voraussetzen, findet volles Verständnis als das planmäßige Resultat einer spätmittelalterlichen Aktion seitens einer gelehrten Genossenschaft.